Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency hier auf Byte FM, wo es in der nächsten Stunde, wie jeden vierten Donnerstag im Monat, freie Netzmusik zu hören gibt. Und die könnt ihr wie immer auch ganz legal und kostenlos herunterladen und nicht nur langweilig streamen, wie jetzt bei Spotify seit dieser Woche. Die Sendung gilt jetzt quasi ja eigentlich als Klassiker, denn MP3s runterladen ist ja mal sowas von Oldschool jetzt. Und damit sage ich, Christian Grasser, herzlich willkommen. Los geht's auch direkt. Und zwar mit Heidi Harris und dem Song Wall of Night. And if you want Night von Heidi Harris aus Brooklyn, New York. Die Amerikanerin hat ihr Album All Fall Down bei der Musikplattform Bandcamp veröffentlicht. Wer so ja, verspielt, vertrackten Folk-Pop mag, der wird Harris mögen. Wall of Night ist dabei aber noch so der mehr oder weniger zugänglichste Track ihres aktuellen Albums. Die Musik bezeichnet sie selbst übrigens als New Weird America, ein Begriff, der mir bis vor kurzem auch noch völlig unbekannt war. Aber glücklicherweise weiß das Netz ja so gut wie alles. Wikipedia definiert New Weird America als eine musikalische und populärkulturelle Bewegung der späten 90er, deren stilistischer Schwerpunkt im Weird oder Psychedelic Folk liegt. Seit 2003 gibt es den Begriff und geprägt wurde der von dem schottischen Musikjournalisten David Keenan. Und zwar bezog der sich wiederum auf den Begriff des Old Weird America, der für die amerikanische Folk-Szene bis in die 60er verwendet wurde. Da haben wir doch alle wieder ein bisschen was gelernt. Apropos neu und merkwürdig, also new und weird, das passt auch zu Talk Less, Say More aus England, dem einfach mal danach war, ein Album aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und zwar bei dem Netlabel Records on Rips. I feel like making a record. Words fall and crumble onto the floor. Blindfolds von Baloo aus Denver, USA. Auch irgendwie etwas psychedelisch und poppig wie alle Stücke bisher. Jetzt wird es aber ein bisschen ruhiger und auch geordneter. Und das, obwohl im nächsten Stück ganze 8 Musiker rumwuseln. Wir hören Spring Leads You Home Tonight, eine Band aus Hamburg, die ihr Debüt Letters of the Lost Ende 2011 schon veröffentlicht hat. Unter anderem auch im Netz bei Bandcamp, und zwar zum Pay What You Want Preis. Musikalisch bewegt sich das Ganze zwischen Folk und Postrock. Wir hören End of the Sea. The Sea von der Hamburger Band Spring Leads You Home Tonight. Das passende Album dazu heißt Letters of the Lost, und wer mehr über die Band wissen will, dem empfehle ich einen Blick und einen Klick ins BYTE-FM Magazin. Dort gibt es ein Porträt und Review zur Band, und zwar im Rahmen der BYTE-FM Newcomer Sendung Anstoß. Die läuft jeden zweiten Donnerstag von 13 bis 14 Uhr. Und ja, die sei euch hiermit ebenfalls ans Herz gelegt. Apropos Herz, das wird jetzt etwas angeraut und auf Pump gebracht, und zwar mit Rex Origina, gleich im Doppelpack mit den Stücken Vague Ideas und Kitties Never Rest. Ideas von Rex Orogena, ein wunderbares Noise-Pop-Trio aus Florida. Davor lief noch ein Stück der Band, und zwar Kitties Never Rest. Attractors heißt ihre Debüt-EP. Erschienen ist die am 8. Februar bei Bandcamp, und zwar in kompletter Eigenregie der Band. Mit DIY, also damit alles selbst zu machen, damit kennt sich auch der nächste Künstler sehr gut aus. Tiny Little Houses nennt er sich. Dahinter steckt ein junger Australier aus Melbourne namens Caleb. Der macht ganz zauberhaften Indie-Folk, der aber weit über dieses Genre hinausgeht und es irgendwie schafft, aus diesen eingetretenen Pfaden auszubrechen. Und damit das auch wirklich gut rüberkommt, hören wir auch von Tiny Little Houses zwei Stücke. Hier ist der erste Track, Poison Darts. Woke up again, too late today. Left the bed on me, left the bed on me. Rushed to a job I've learned to hate. Waste my time away, waste my time away. Darts von Tiny Little Houses. Da prallen zwei Welten aufeinander. Einerseits irgendwie dieser süße, infantile Klang und andererseits das raue und schmutzige Feeling in der Umsetzung. Wirklich großartig. Mehr fällt mir da dazu eigentlich gar nicht ein. Ein junger Künstler aus Australien, der also noch so ein bisschen auf Selbstfindung ist, wie man auch auf seinem Soundcloud-Profil lesen kann. Die Songs sind mehr als Skizzen zu verstehen. In Klammern, der Songtitel steht oft so etwas wie Demo Nummer 1, 2 oder 3. Da wird also noch fleißig am Sound geschliffen. Aber genau das macht wirklich Spaß, eben diesen Entwicklungsprozess des Künstlers zu beobachten. Das machen auch immer mehr Leute. Über 100 Kommentare gibt es zu dem eben gehörten Song, knapp 70 zu diesem hier. White Feather Part 1 von Tiny Little Houses. Feather Part 1 von Tiny Little Houses hier in einer Demo-Version. Die stellt der Songwriter bei Soundcloud zur Diskussion. Wer mitreden will, Links findet ihr im Byte FM Magazin. Sucht dort einfach mal nach Frequency. Die Sendung findet ihr übrigens auch auf Facebook und Google Plus. Da gibt es auch unter der Woche mal hin und wieder Netzmusik-Tipps. Schaut einfach mal vorbei. Das könnt ihr auch gleich mal bei Bad Panda Records machen. Da sind in den letzten Wochen wieder wunderbare Download-Singles erschienen. Zum Beispiel So Low, So High von Shenandoah and The Night. Thank you. Falcon Lake aus Bristol, England. Absolut großartig, diese gechillten Elektroklänge. Gerade mal 21 Jahre alt ist dieser Künstler und er klingt schon so geerdet, als ob er genau weiß, was er will. Drown EP heißt seine aktuelle Veröffentlichung beim Netlabel Bad Panda Records und die hat auch schon einen absoluten Hit zu bieten. Zumindest ist das für mich ein Hit, denn der Song läuft schon eine ganze Weile bei mir hoch und runter. Und er will einfach nicht langweilig werden. Back to the Sea von Falcon Lake. Stop acting good. Wheel of Thorns von Piccolet. Viel mehr gibt's da auch gar nicht zu sagen, außer dass die Band auf einer Compilation des kanadischen Netlabels Peppermill Records zu finden ist. It's Not a Day for Work heißt das Album und der Name ist leider, muss man sagen, auch Programm, denn das Label ist schon seit Oktober in einer Umbauphase. Hoffen wir mal, dass das bald wieder weitergeht mit Peppermill Records. Bis dahin hören wir noch ein Stück der einsamen Label-Compilation, bei der es auch leider nur sehr wenig Informationen gibt. Wir hören Sleeping in a Coffin von Black Black. Black mit Sleeping in a Coffin. Hoffentlich ist dieser Titel kein schlechtes Omen, denn der Titel passt leider zur aktuellen Ruhepause des kanadischen Netlabels Peppermill Records. Die letzte Nachricht stammt vom Oktober 2011 und lautet: The Peppermill will look fantastic soon. Fragt sich nur, wie lange soon, also bald, bedeutet. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Das beweist unter anderem auch das dänische Netlabel Jurlit. Das war auch monatelang inaktiv und kam dann mit neuer Seite und neuem Namen zurück. Urlaut heißt es jetzt und bringt experimentelle elektronische Sounds zum Vorschein. Die Debüt-Release aus dem Jahr 2008 kam damals von Tone. Und die Loopmeisterin ist nun auch zurück mit einem neuen Album, obwohl so wirklich neu ist es jetzt auch nicht mehr, kam schon Ende letzten Jahres raus. Wir hören When It Falls. Any bird sing along, you are the same. When It Falls von Tone aus Dänemark. 3 Jahre liegen zwischen diesem Song und ihrer Debüt-Release Small Arm of Sea. Anfang 2008 erschien das Album und trotzdem klingt das alles immer noch sehr frisch. Zum Abschluss dieser Sendung hören wir noch den Track My Mind Exploded und damit sage ich Christian Grasse tschüss und wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Okay.